in dem gewaltigen geistigen Umbruch unserer nationalsozialistischen Revolution hat auch der Begriff des ärztlichen Führertums, wenn man dem vergangenen materialistisch-liberalistischen Zeitalter einen solchen Begriff überhaupt zugestehen will, eine grundlegende Umgestaltung erfahren. In dem überwundenen Zeitalter entsprach dem krass individualistischen Grundsatze vom Rechte des Einzelnen auf den eigenen Körper eine individualistische Berufsauffassung des Arztes und der gesamten Medizin und ihrer Wissenschaft und Lehre, die über der Krankheit den Kranken, über der Gesundheit des Einzelnen die Gesundheit des ganzen Volkes, über der Behandlung des leidenden Einzelwesens die Gesundheitsführung der Nation vergaß. Der Arzt der Vergangenheit erschöpfte sich nahezu ganz in der Wahrnehmung beruflicher Belange, in der Verteidigung einer angeblich unentbehrlichen, schrankenlosen Berufsfreiheit, in dem Geltendmachen von Rechten gegenüber dem Staat und den Trägern der öffentlichen Gesundheitspflege. Weil der Arzt unpolitisch war und unpolitisch bleiben wollte, übersah er die Notwendigkeit einer wirklichen Volksgesundheitspflege. Er verzichtete darauf, sich mit den für das Schicksal der Nation so ungeheuer bedeutsamen Problemen der Erbbiologie zu beschäftigen, bewies eine gefährliche Instinktlosigkeit gegenüber den Forderungen der Rassenpflege und sah mit Voreingenommenheit und Geringschätzung auf die im Volk längst verwurzelten Lehren einer natürlichen biologischen Heilkunst herab. Ein neues ärztliches Führertum hat inzwischen das Vergangene abgelöst. Es ist gegründet auf dem Fundament unserer nationalsozialistischen Weltanschauung. Inhalt und Träger der Nation ist im nationalsozialistischen Deutschland das deutsche Volk. Ihm hat der Arzt der Zukunft in erster Linie zu dienen. Dem bis zu einem bedenklichen Grade rassisch und völkisch erkrankten deutschen Volkskörper gebührt seine Obsorge, unbeschadet der unantastbaren Verpflichtung, dem Einzelnen im Krankheitsfalle die helfende Hand zu bieten. Das schon auf der Gründungssitzung des Nationalsozialistischen Ärztebundes im Jahre 1929 geprägte Wort aus dem Arzt des Individuums muss der Arzt der deutschen Nation werden, ist im Begriff, Wirklichkeit zu werden.